sind ein Mann mit vielen guten Eigenschaften. Manche sagen zu viel. Seit wann ist das ein Fehler? Seit wann ist das ein Fehler, sagte ich. Nur um etwas zu antworten. Denn eigentlich hätte ich vor dem Staatssekretär auf die Knie fallen mögen, um ihm wie einem Papst den Ring zu küssen. Es war das erste Mal an diesem Tag, dass mich jemand aus dem Ministerium bei meinem Namen Maldonado genannt hatte. Wir kennen Sie als hervorragenden Wirtschaftsfachmann, als tüchtigen und pünktlichen Verwaltungsbeamten, nicht wahr? Als Glückspilz in der Liebe und als einen Mann plötzlicher Zornesausbrüche, ja? Als treues Parteimitglied, regelmäßigen Teilnehmer an diversen politischen Frühstücken, Freund einflussreicher Persönlichkeiten, als Konvertiten zum Judentum, als Ehegatten... Und Kinder haben wir noch nicht. Aber wir hoffen, bald welche zu bekommen. Sobald Sie eine ökonomisch und offiziell gesicherte Stellung erreicht haben, nicht wahr? Ja. Meine Frau hätte mich nie geheiratet, wenn ich nicht konvertiert... Sie leisten sich den Luxus, alles zu sein. Machiavelli und Don Juan. Ein bisschen Al Jolson und ein bisschen mehr Othello. Al Jolson? Sie scherzen. Ein als Schwarzer verkleideter Jude, ein als Jude verkleideter Mexikaner. Wo ist da der Unterschied?